Mein Herz ist wie ein kleines Haus mit vielen Stübchen drin. Ich bitte Jesus, komm herein und wohne du darin. Wir laden dich, Herr Jesus, ein in unser kleines Haus. Geh du in jedes Stübchen rein, treib alles Böse raus. In einem Stübchen wohnt der Stolz, im zweiten ist noch Neid. Im dritten, ja, man hört es schon, da gibt es oft noch Streit. Wir laden dich, Herr Jesus, ein in unser kleines Haus. Geh du in jedes Stübchen rein, treib alles Böse raus. Auch Ungehorsam ist noch da und Lüge dann und wann. Die Naschkatz und die Plauderlies, die wohnen nebenan. Wir laden dich, Herr Jesus, ein in unser kleines Haus. Geh du in jedes Stübchen rein, treib alles Böse aus. Hab keine Lust, so heißt der Wicht, der gar nichts gerne tut. Mit Faulpelz er sein Stübchen teilt, da wohnt es sich nicht gut. Wir laden dich, Herr Jesus, ein in unser kleines Haus. Geh du in jedes Stübchen rein, treib alles Böse raus. Mein Herz ist wie ein kleines Haus mit vielen Stübchen drin. Den Schlüssel geb ich Jesus ab, er wohne nun darin. Wir laden dich, Herr Jesus, ein in unser kleines Haus. Geh du in jedes Stübchen rein, treib alles Böse raus.